dass niemand weiß, dass ich Kruppelstilzchen heiß. Königskind, wie jeder weiß, hol ich mir als Preis. Im Schloss die stolze Königin weiß ja nicht, wer ich bin. Und morgen hol ich mir geschwind der Königin ihr Kind. Die Königin hat es ja so gewollt. Mit meiner Hilfe spann sie ja aus Stroh einst pures Gold. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Königskind, wie jeder weiß, hol ich mir als Preis. Einst sprach der König zu ihr, hold machst du aus Stroh mir Gold. Mach ich zur Königin dich gleich in meinem ganzen Reich. Da stand vor ihr ein kleiner Mann und sagte gleich zu ihr: Gibst du mir dein erstes Kind, dann helfe ich jetzt dir. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Königskind, wie jeder weiß, hol ich mir als Preis. Der Zufall half der Königin doch noch in ihrer Pein. Sie sprach, du kannst, so glaube ich, nur Rumpelstilzchen sein. Da fluchte er und schimpfte er, wie konnte das nur geschehen? Mit einem Bein stampft er ein Loch und war nie mehr gesehen. Freude herrscht im ganzen Schloss.